Hast du heute Abend schon was vor, Zoe? Larry, Ned und ich fahren nach Chippyville. Stell dir vor, du steigst zu Freunden ins Auto und ein paar Stunden später ist nichts mehr so, wie es vorher war. Genau das ist mir passiert. Es fing an auf dem Schulhof. Da zog Tabby mich in eine Ecke, wo uns niemand hören konnte. Nach Chippyville? Die haben irre Clubs. Spaß ohne Ende. Du warst schon mal und sagst mir nichts? Ich sag's dir eben jetzt. Bist du dabei? Wenn das rauskommt. Okay, du sagst einfach, meine Cousine in Fairlawn hat uns eingeladen. Auf den Reiterhof. Und ich sag dasselbe. Spätestens um Mitternacht sind wir doch zurück. Tabby ist meine beste Freundin. Wir sind beide 15. Ich heiße übrigens Zoe und wohne in Silverdale. Das liegt in England und ist eine Neustadt. Wir haben es schön hier. Totschicke Häuser, kurzer Rasen, Tennisplatz, Schwimmbad. Alles da. Alles toll. Alles langweilig. Chippyville ist anders. Mega verboten und allein schon deshalb super spannend. In Chippyville leben Asoziale, Taugenichtse, sogar Verbrecher und Mörder, behauptet mein Vater, obwohl er noch nie dort war. Und jetzt sollte ausgerechnet ich, sein braves Mädchen, mit Tabby nach Chippyville fahren? Klar habe ich ja gesagt. Dash und Zoe von Robert Swindles. Aus dem Englischen von Hans Schumacher. Hörspielbearbeitung Heidi Knetsch und Stefan Riechwien. Wo geht's hin? Als Ned am Kontrollposten anhielt, hielt uns der Wachmann buchstäblich seine Maschinenpistole ins Gesicht. Nach Fairlawn. Zu meiner Cousine. Auf den Reiterhof. Wann kommt ihr zurück? 10:30. Wenn ihr bis Mitternacht nicht wieder da seid, mache ich Meldung. Ja, Sir. Ihr bleibt immer auf der Autobahn. Ja, Sir. Ihr haltet auf keinen Fall an. Machen wir nicht, Sir. Der Wachmann notierte sich unsere Autonummer. Dann winkte er uns durch. Gute Fahrt. Danke, Sir. Wow, wir sind durch. Cool. Ja, Sir. Machen wir nicht, Sir. Danke, Sir. Danke, Sir. Bye, bye, Silverdale. Bye, bye, Festung der Reichen und Schönen. Bye, bye, Stacheldraht, Hunde und Scheinwerfer. Nach einer halben Stunde waren wir in Chippyville. Ich kannte die Stadt ja aus dem Fernsehen, aber die Wirklichkeit übertraf alles, was ich bisher gesehen hatte. Hunde wühlten im Müll und es stank überall. Sie sagt die ganze Zeit schon links oder hinten ist super. Kennt man hier nicht aus, oder? Guck mal, was hier ausmacht. Hier sieht's aus wie nach einem Erdbeben. Und diese Häuser sind ja alle kaputt. Und da wohnen Menschen drin? Ja und? Die kennen's nicht anders. Schaut mal da vorne, das Kind. Das ist barfuß. Die meisten hier. Kaum einer hat Kohle für Schuhe. Aber es ist ja Sommer. Hey Leute, wir sind da! Der Club befand sich in einer Bruchbude, deren Fenster mit Brettern vernagelt waren. Jemand hatte mit blauer Farbe Blue Moon auf die Bretter gepinselt. Drin war es dunkel und laut. Die Luft roch nach Schweiß und Rauch. Was willst du trinken, Zoe? Ich weiß nicht. Entschuldigung, kannst du uns zwei Blue Moon Sunrise machen? Was ist da drin, Tabby? Probier's einfach. Du wirst schon sehen. Der erste Schluck schmeckte ekelhaft. Aber ab dem zweiten ging's. Es fühlte sich sogar richtig cool an und ich fing an, die Stimmung zu genießen. Um mich rum lauter Chippies. So nannten wir Neustädter aus Silverdale die Bewohner von Chippyville, weil sie sich angeblich nur von Chips ernährten. Machten sie natürlich nicht, war uns auch klar. Egal. Übrigens hieß Chippyville eigentlich Rawhampton, aber auch egal. Chippies waren jedenfalls Menschen zweiter Klasse, Betreten der ersten verboten. Strengstens. Und, schmeckt's? Nicht schlecht. Ich nehm noch einen. Kommst du mit tanzen? Nee. Vielleicht später. Da sah ich ihn. Er stand etwas abseits und schien mich zu beobachten. Vergammelte Lederjacke, wilde, schwarze Haare und unglaubliche Augen. Als er merkte, dass auch ich ihn ansah, schaute er schnell weg. Aber da war es auch schon zu spät. Mit einem Schlag war meine behütete Welt in lauter kleine Stücke zersprungen. Ich musste sie immer wieder anschauen. Ich konnte gar nicht anders. Sie hat mich einfach verzaubert, ich schwör's. Da merke ich, dass sie auch immer wieder zu mir guckt. Und gleich wieder wegguckt. Und wieder zu mir guckt. Was ist denn mit dir los? Nix. Wieso? Du schaust so komisch. Quatsch. Komm, wir tanzen. Ich hatte sie schon gesehen, wie sie reinkam. die vier Typen aus Silverdale. Typisch Neustadt, wie sie uns immer anglotzen, so von oben runter. Dabei wissen die ganz genau, dass die nur deswegen wieder heil rauskommen, weil die genug Kohle da lassen. Und dann ist es passiert. Ey, komm her, Schätzchen! Tanz mit mir! Bist für diese Typen doch eh viel zu schade! Das grölt dieser besoffene Vollidiot von Larry genau in dem Moment dem Chippy-Mädchen ins Ohr, als die Musik gerade mal leise ist. Pause. Die Chippies starren uns an, bilden einen Kreis um uns. Ich sehe nur hassverzerrte Gesichter. Endstation, denke ich. Hier kommen wir nicht mehr lebend raus. Plötzlich steht der Chippy-Junge mit der Lederjacke neben uns. Er packt Larry am Arm und zieht ihn Richtung Ausgang. Ich denke noch, dass die anderen jetzt über uns herfallen. Aber nichts passiert. Dann sind wir draußen. Tabby, Ned und Larry rennen zum Auto. Nur ich bleib stehen und sehe den Jungen an. Zoe. Schöner Name. Sein Lächeln ist so, dass ich nicht anders kann. Ich stell mich auf die Zehenspitzen und küsse ihn auf die Wange. Danke. Ey, ich heiße Dash. Du bist schon wieder da? Wie war's denn bei Tabbys Cousine? Ganz gut. Wir sind aber früher zurück, weil Tabby Kopfschmerzen hatte. Ich leg mich auch gleich hin. Okay, Schatz. Schlaf gut. Ich lag die ganze Nacht wach und dachte an Dash, meinen Helden. Wie er an der Tür stand und die anderen aufhielt. Und dann sein Lächeln. Das hatte sich voll in mein Herz gebrannt. Grandma, du hättest ihn sehen sollen. Wie er lächelt. Seine Augen. Noch nie hat mich einer so angeschaut. Und er ist so mutig. Ich meine, ohne ihn, wir wären einfach... Ach, Kind. Du hast dich verliebt, kein Zweifel. Aber er ist ein Chippy. Bitte, Zoe, nicht dieses Wort. Aber das sagen alle. Das macht es nicht besser. Es zeigt nur, dass wir in Silverdale alles nachplappern, was man uns eingetrichtert hat. Gehirnwäsche ist das. Was meinst du damit? Als ich in deinem Alter war, da gab's auch schon Arme und Reiche. Aber man lebte zusammen ohne Mauern und Grenzen. Goldene Käfige wie in Silverdale. Undenkbar. Und heute? Wir haben alles und die haben nichts. Du hast ja gesehen, wie es in Northampton aussieht. Und das Tollste... Wir halten das für eine Art Naturgesetz. Ja, ich weiß. Du hast mir schon oft erzählt, dass es früher anders, besser aussah in Chippy Will. Also ich meine in Roehampton, bevor die Neustädte gebaut wurden. Nur zum Putzen und Müll wegbringen dürfen sie rein zu uns. Und abends müssen sie wieder raus aus unseren Festungen, die wir mit Stacheldraht und Wachpersonal schützen. Sogar das Wahlrecht hat man ihnen genommen. Kein Wunder, dass sie uns hassen. Dash hasst mich nicht. Nein, das wohl nicht. Aber ein Lächeln, was bedeutet das schon? Ihr dürft nicht mal miteinander reden. Du kannst nur eins tun, warten. Aber worauf denn? Wenn er dich wirklich liebt, wird er versuchen, dich wiederzusehen. Ja, aber wie denn? Er kann doch nicht einfach herkommen und mich suchen. Sie würden ihn sofort festnehmen. Ach, sorry. Kann machen, was ich will. Das Mädchen schwirrt mir immer im Kopf herum. Hab sogar Mom erzählt und die sagt, Dash, was willst du mit einer Silverdale-Schnalle? Die fasst doch keinen Chippy an. Und ich sag, na klar. Sie hat mir sogar einen Kuss gegeben, den spüre ich immer noch hier auf der Backe. Wenn ich Zoe bloß wiedersehen könnte. Zoe SQ. Ja? Was ist? Würde die gnädige Dame, statt die Wolken zu betrachten, bitte am Unterricht teilnehmen und wiederholen, was ich eben zum Wahlrechtsgesetz der früheren Regierung Dennison gesagt habe. Nun? Ich weiß nicht, Miss Moncrief. So, sie weiß es nicht. Dann werde ich es jetzt nur für dich wiederholen. Die Regierung Dennison hatte beschlossen, denjenigen das Wahlrecht abzuerkennen, die nichts zum Nutzen der Gesellschaft beitragen. Nur so konnte diese Bevölkerungsgruppe daran gehindert werden, sich einzumischen und mitzubestimmen. Kannst du dir das merken? Ich glaube schon. Du wirst zu Hause den entsprechenden Gesetzestext 45 Mal abschreiben. Einmal für jede Minute, die du aus dem Fenster gestarrt hast. Aber das ist... Und bitte in schön Schrift. Ja, ich habe diesen Schwachsinn 45 Mal abgeschrieben. 13 Seiten, das immer gleiche Geschwafel. In Schönschrift. Aber quer über das letzte Blatt schrieb ich das Wort Gehirnwäsche. Normalerweise las die Moncrief Strafarbeiten nie durch, warf nur einen Blick drauf und zerriss sie dann. Normalerweise. Nur dieses Mal nicht. Zoe Askew, was soll das heißen? Was? Dieses Wort hier, lies das vor. Gehirnwäsche. Lauter, wir wollen es alle hören. Gehirnwäsche. Was willst du damit sagen? Ich dachte... Was? Ja, dieses Gesetz, das war Unrecht. Halt den Mund. Wir wollen nicht hören, was du dachtest. Ich muss diesen äußerst ernsten Vorfall deinen Eltern und der Schulleitung melden. Die Folgen hast du zu tragen. Es gibt ihn noch. Den Tunnel nach Silverdale. Hab den Eingang gefunden. Vor 2 Jahren hat ihn mir mein Bruder gezeigt. Ist ein riesiges Labyrinth, hat mein Bruder gesagt. Wer sich da unten verläuft, den fressen die Ratten. Du kannst nur runtersteigen, wenn du lebensmüde bist. Ist mir scheißegal. Ist die einzige Chance, sie wiederzusehen. Ich besorg mir einen blauen Overall und geh morgen durch den Tunnel nach Silverdale. Tu so, als wäre ich einer von der Müllabfuhr. Und dann klapper ich alle Schuhe ab. Und wenn ich Glück hab, dann find ich sie wieder. Meine 9-mal kluge Tochter ist also der Meinung, unsere Regierung betreibt Gehirnwäsche. Aber Dad, du bringst uns in Teufelsküche. Grandma hat aber gesagt... Grandma, natürlich. Die große Chippy-Versteherin. Diese vertrocknete alte Schachtel kriegt doch keine klaren Gedanken mehr auf die Reihe. Aber dich in Gefahr bringen. Und deine Mutter und mich dazu. Oder willst du, dass sie uns rausschmeißen aus Silverdale? Das können die nämlich. Ratzfatz! Ich wollte doch nur... Kein Wort mehr. Du weißt, was du morgen in der Schule zu tun hast. Du willst was sagen, SQ? Ja, Miss Moncrief. Wegen gestern. Es tut mir leid. So. Ich mach's nicht wieder. Das will ich dir auch geraten haben. Wir machen weiter im Stoff. Wo waren wir stehen geblieben? Ab dem Moment übersah sie mich. Wie übrigens alle anderen aus der Klasse auch. Einige riefen mir Chippy-Lover hinterher. Selbst Tabby ging mir aus dem Weg. Ich verbrachte von nun an meine Nachmittage allein. Lief so durch die Gegend, ohne Ziel, wie im Nebel. Ein paar Tage später war ich dann plötzlich in einer Ecke von Silverdale, die ich überhaupt nicht kannte. Im Ödland, da, wo die Grenze verläuft. Hier wohnte kein Mensch. Außer ein paar Sträuchern gab's nur Steine und Bauschutt. Hier lag sogar Müll rum. Ich setzte mich auf einen Stein. In mir war irgendwie alles völlig leer. Als es dunkel wurde und ich gerade gehen wollte, hörte ich ein Geräusch. Erst dachte ich, Dash, jetzt bist du wirklich verrückt. So ein Rascheln im Gebüsch. Ich krieche aus dem Tunnel, will erstmal wissen, wo ich überhaupt bin. Dann ein Klackern von Steinen. Da sehe ich sie auf dem Stein sitzen. Ganz nah. Ich dachte, ich bin bekloppt. Mir wurde voll mulmig. Dann guckt sie und reißt die Augen auf, als wäre ich ein Gespenst. Und dann... Und da? Dann kommt sie auf mich zu. Ich bin ihm sofort um den Hals gefallen. Und ich sag, ich lass dich nicht mehr los. Und er sagt, ich lass dich auch nicht mehr los. Und er hört gar nicht mehr auf, mein Gesicht zu streicheln. So. Und meinen Namen zu flüstern. Ich weiß nicht, wie lange wir so dastanden. Aber auf einmal gingen die Scheinwerfer an. Was das? Wenn es dunkel wird, leuchten sie den Grenzstreifen aus. Schnell, wir müssen uns verstecken. Hinter dem Schutthaufen da. Die dürfen dich hier auf keinen Fall finden. Weiß ich. Hier irgendwo ist mein Bruder verschwunden. Du hast einen Bruder? Er kam auch durch den Tunnel, wollte sich mal in Silverdale umsehen. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wie? Ist er weggegangen? Ich weiß nicht, was die mit uns machen. Was denn? Wenn die einen von uns kriegen, dann verschwindet er. Wohin, weiß keiner. Vielleicht in so einer Art Straflager oder so, wo er bleiben muss, bis er tot umfällt. Du weißt nicht, ob dein Bruder noch lebt? Nee, aber so ging es schon vielen von uns. Plötzlich ist der weg und der weg und keiner sieht einen wieder. Das habe ich nicht gewusst. Dash, du lieber Dash, ich kann nicht länger bleiben. Sehe ich dich wieder? Ja. Morgen? Wieder hier? Ja, Dash. Ich hatte gerade die ersten Häuser erreicht, da hörte ich Rufe, dann Schüsse. Der Hubschrauber kam und überall war auf einmal Scheinwerferlicht. Grell und hell. Oh nein, Dash, bitte. Nein, bitte. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kam. Ich war wie ferngesteuert. Ich sah nur Dash vor mir. Dash. Die ganze Nacht machte ich kein Auge zu. Die Tage kamen und gingen. Und ich hörte nichts von ihm. Die Schule, der Unterricht, alles war mir egal. Ich dachte nur an Dash. Selbst wenn er noch lebte, wie sollte ich ihn je wiedersehen? Das Ödland war abgeriegelt. Doch dann geschah auf dem Schulklo etwas, was ich niemals für möglich gehalten hatte. Tabby hatte schon eine ganze Weile kein Wort mehr mit mir gesprochen, aber an diesem Tag... Zoe, ich bin immer noch deine Freundin. Zwischen uns hat sich nichts geändert. Aber ich muss so tun, als ob... Aber warum denn, Tabby? Sie dürfen uns hier nicht erwischen. Ich erkläre dir alles später. Als ich nach Hause kam, wartete die Polizei auf mich. Hallo, Zoe. Ja, was ist? Pohlmann, innere Sicherheit. Setz dich bitte. Wo sind meine Eltern? Ich habe sie gebeten, uns allein zu lassen. Wie ich gehört habe, hast du Schwierigkeiten in der Schule. Deine Freunde nennen dich Chippy Lover. Ja, schöne Freunde. Wer sind denn deine echten Freunde? Weiß ich nicht. Und Tabitha Wentworth? Sie ist viel mit dir zusammen? Tabby, die nicht mehr. Wegen deiner Strafarbeit? Weiß ich nicht. Du hast ein hässliches Wort geschrieben. Gehirnwäsche. Du meinst also, der Staat belügt die Menschen. Wer so etwas behauptet, schließt sich aus der Gemeinschaft aus. Willst du etwa dein Leben in Silverdale aufs Spiel setzen? Hier gibt es Theater, einen Reitstall, Tennisplätze, Restaurants. Was willst du mehr? Nur, dass es allen Menschen so gut geht wie uns. Das sind gefährliche Träume, Zoe Askew. Was interessieren dich die anderen? Sei dankbar, dass du zu den Glücklichen gehörst. Da draußen würdest du im Dreck leben. Übrigens, warst du schon mal im Ödland? Wieso? Neulich hätten sie dort beinahe einen Chippy geschnappt. Er hat sich als Müllmann verkleidet. Leider konnte er fliehen. Durch einen Tunnel. Jetzt gibt's den nicht mehr. Zoe Askew, ich frage dich, hast du mit dieser Sache was zu tun? Ich frag dich nochmal. Hast du mit dieser Sache zu tun? Dash lebte. Ich musste all meine Kraft aufbieten, um nicht in Freudentränen auszubrechen. Leutnant Pohlmann fragte weiter und weiter, aber ich ließ mir nichts anmerken. Als er gegangen war, stürmten meine Eltern ins Zimmer. Innere Sicherheit! In meinem Haus! Weißt du überhaupt, was du uns damit angetan hast? Dad! Von heute an werden sie uns Tag und Nacht überwachen. Gerald, bitte. Was hat sie denn getan? Ein falsches Wort geschrieben. Dafür hat sie eine Verwarnung von der Polizei gekriegt. In Zukunft wird Zoe vernünftig sein und dann wird alles wieder gut. Nichts wird gut. Gar nichts. Morgen weiß jeder, dass dieser Pohlmann bei uns war. Und dann geht's los. Am Ende heißt's, dass wir Mitglieder von Fair sind. Na und? Wie bitte? Weißt du überhaupt, was Fair bedeutet? Klar. Fair bedeutet freundschaftliche Allianz für Integration und Rückgliederung. Was ist daran so schlimm? Denkst du etwa, die Welt wird besser, wenn wir alle Zäune einreißen und die Chippies so leben wie wir? Aber das wäre doch toll. Bitte, Zoe, Fair ist zu Recht verboten. Spinner sind das. Gefährliche Spinner. Wenn uns die innere Sicherheit verdächtigt, damit zu machen. Eine Katastrophe. Und daran bist du schuld. Zoe konnte doch nicht ahnen, dass ein falsches Wort solche Folgen haben kann. Weil sie verstockt ist. Diese Chippies hassen uns. was uns gehört, wofür wir hart gearbeitet haben, das wollen Sie uns wegnehmen. Gerald! Und diese gewissenlosen Typen von Fair wollen uns ins Chaos stürzen. Es ist die Aufgabe von Männern wie Leutnant Pohlmann, das zu verhindern. Und ich bin ihm dankbar dafür. Du vielleicht. Ich musste unbedingt mit Tabby reden. Doch sie kam nicht zur Schule. Auch nicht am nächsten Tag. In der Pause fragte ich im Sekretariat, ob sie krankgemeldet sei. Tabitha Wentworth? Sie kommt nicht mehr in diese Schule. Warum das denn? Was ist passiert? Wo ist sie? Vermutlich zu Hause und ich kann dir nur dringend raten, dich von ihr fernzuhalten. Ich verließ die Schule. Ich musste sofort wissen, was mit Tabby los war. Als ich in die Straße einbog, in der sie wohnte, sah ich vor ihrem Haus einen Polizisten stehen. Ich schlug einen großen Bogen zur Rückseite des Hauses. Dort saß Tabby auf der Terrasse. Zoe, was machst du denn hier? Stimmt es, dass du die Schule verlassen hast? Ja. Und du sagst mir nichts? Wir sind doch Freundinnen. Auf Freundinnen wie mich kannst du verzichten. Wenn ich du wär, würde ich verschwinden, bevor dich jemand hier sieht. Was redest du denn da für einen Quatsch? Sag endlich, was los ist. Wir ziehen morgen weg, weil sie haben uns rausgeschmissen. Rausgeschmissen? Wegen Fair. Du und Fair? Nein, mein Daddy. Der? Der reichste Bauunternehmer des Landes? Ich glaub's nicht. Der ist doch durch und durch Silverdale. Nee, war er nie. Aber geh jetzt, wenn die Polizei dich hier sieht. Die denken, du gehörst zu uns. Tu ich auch. Wie jetzt? Ich legte meinen Arm um Tabby und begann zu erzählen. Von Dash, von unserem Wiedersehen im Ödland und von Leutnant Pohlmann. Innere Sicherheit? Bei euch? Zoe, du musst vorsichtig sein, sonst schmeißen die euch auch noch raus. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch hierbleiben will. Weißt du, dass die Menschen einfach verschwinden lassen? Ja, aber mein Dad sagt, das ist ein Staatsgeheimnis, top secret. Keiner weiß, was mit den Leuten passiert. Da soll ich hierbleiben? Nee. Zoe, Mensch, was ist denn die Alternative? Hier kannst du dir alles kaufen, hast zu essen, kannst an der Anlage Wasserski fahren, Computer, Internet, kannst chatten, alles. Aber nicht mit Dash. Hast du gewusst, dass Chippies noch nicht mal Handys haben dürfen? Sogar das Netz ist für sie gesperrt. Für mich bald auch. Mein Handy musste ich schon abgeben. Und dein Rechner? Alles weg. Was wollt ihr jetzt machen? Dad hat vor ein paar Jahren irgendwo auf dem Land mal ein Haus bauen lassen. Für Mitglieder von Fair, die in Schwierigkeiten sind. Da gehen wir hin. Wir sind nicht allein und hungern müssen wir auch nicht. Du wirst mir wahnsinnig fehlen. Ach so, jetzt macht es mir noch schwerer. Als ich nach Hause kam, empfing mich meine Mutter mit einem ganz komischen Gesicht. Von oben hörte ich die Stimme von meinem Vater und einem Fremden. Mit wem spricht Dad da oben? Wir dachten, ja, also es ist so, dass... Was soll ich... Ja, was denn? Dein Vater hat das Haus verkauft. Er hat was gemacht? Er spricht gerade mit dem Käufer. Seit dieser Leutnant Pohlmann hier war, hat Dad keine Sekunde Ruhe mehr gehabt. Er sagt, sein Ruf ist ruiniert. Er sagt, wenn wir nicht freiwillig gehen, werden wir dazu gezwungen. Und du? Was hast du gesagt? Ach, Kind. Dein Dad weiß am besten, was gut für uns ist. Und wo sollen wir jetzt hin? Raus aus Silverdale. Dein Vater hat ein Haus in Peacehaven gekauft. In Peacehaven? Das ist 150 Meilen von hier. Dort ist es genauso schön wie hier. Ich stand da, unfähig, noch etwas zu sagen. Ich hab dich schon erwartet, Zoe. Sie haben es dir also gesagt. Ich gehe nicht mit. Auf keinen Fall. Zoe, du kannst noch nicht für dich selber sorgen. Ich könnte bei dir wohnen. Oh, deine Eltern würden das nie erlauben. Nein, wenn du erst mal in Peacehaven bist, wirst du neue Freunde finden und... Jetzt redest du schon genauso wie sie. Ausgerechnet du. Hast du erwartet, dass ich sage, ja, lauf nur weg. Geh nach Roehampton, werd unglücklich. Ich könnte bei Dash sein. Du weißt nicht, was du sagst. Wir haben uns getroffen. Er war in Silverdale. Um Himmels Willen. Wenn das die Leute von der inneren Sicherheit erfahren. Sie würden ihn abholen und was dann geschieht? In was für einer Scheißwelt leben wir eigentlich? Weißt du schon, dass sie Tabby und ihre Eltern rausgeschmissen haben? Weil ihr Vater bei Fair ist. So. Zoe, du hast noch kein bisschen gepackt. Wir fahren in 3 Tagen. Ja, und morgen ist dein letzter Schultag. Was? Schon? Mir blieb also weniger Zeit, als ich gedacht hatte. Aber mein Entschluss stand fest. Ich würde nicht mit nach Peacehaven ziehen. Nur, was dann? Dash und Tabby konnte ich nicht fragen. Die waren unerreichbar. Da brachte mich ein Zufall auf die richtige Idee. In den Nachrichten war gemeldet worden, dass ein Chippy versucht hatte, unter einem leeren Müllwagen nach Silverdale zu gelangen. Die Polizei, die jeden leeren Müllwagen kontrolliert, hatte ihn an der Grenze geschnappt. Aber auf der umgekehrten Route? Von Silverdale nach Roehampton wurde nie kontrolliert. Wer wollte schon freiwillig aus dem Paradies fliehen? Gleich am nächsten Tag kaufte ich Geschenke für Dash und seine Mutter. Sachen, die es in Roehampton bestimmt nicht gab. Edle Seife, Kaffee, Schokolade, Lippenstift und sowas. Alles musste in meine Jackentaschen passen. Außerdem hob ich mein ganzes Geld ab. Dann fuhr ich mit dem Fahrrad ins Gewerbegebiet, wo die Müllautos beladen wurden. Zoe, Zoe, Zoe. Eine halbe Stunde lang habe ich in meinem Matheheft deinen Namen geschrieben. Plötzlich steht mein Lehrer neben mir, Mr. James. Dash, wir haben Mathe. Nicht schön schreiben. Ah, Mathe ist mir scheißegal. Dann kannst du gleich nach Hause gehen. Da habe ich meine Sachen gepackt und bin raus. Eigentlich ist Mr. James ganz okay. Kommt jeden Tag aus Silverdale, weil er denkt, er müsste uns Chippies was beibringen. Die Leute sagen, er ist von Fair. Weiß aber keiner so genau. Als die Männer den Müllwagen beladen hatten, machten sie Pause. Sie standen ein paar Meter abseits und unterhielten sich. Jetzt! Ich kriech unter den Wagen und schieb die Beine über eine der Stahlstreben. Mit den Händen halte ich mich an einer anderen Strebe fest. Würde jetzt einer unter den Wagen schauen, er könnte mich wie ein Faultier der Baumeln sehen. Aber es schaut keiner unter den Wagen. Die Arbeiter steigen ein und fahren los. Beim ersten Schlagloch wäre ich mit dem Rücken beinahe auf den Boden geknallt. Du bist wahnsinnig, denke ich. Eine falsche Bewegung und du bist tot. Meine Hände werden zu eisernen Krallen. Am Grenzposten hält der LKW. Papiere. Hier, Sir. Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, Sir. Weiterfahren. Dann die Autobahn. Der Fahrtwind zerrt an meinen Armen. Ich habe solche Angst, dass ich mich nicht mehr halten kann. Nach einer Ewigkeit biegt der Wagen ab. Es wird wieder holprig. Als der LKW bei einer Engstelle fast stehen bleibt, lasse ich mich fallen und roll zur Seite. Beinahe hätte mich noch ein Hinterrad erwischt. Nach einer Weile rappel ich mich auf und gehe los. Meine Klamotten sind dreckig. Die Hose hat ein Loch. Was soll's? So falle ich wenigstens nicht auf. Keiner achtet auf mich. Da sehe ich ein paar Kinder, die in einem Haufen Müll rumwühlen. Kennt ihr zufällig einen Jungen namens Dash? Er soll hier wohnen. Was willst du von dem? Ihn besuchen. Du bist von drüben, stimmt's? Kennt ihr nun Dash oder nicht? Bist eine Silverdale-Tussi oder was? Ich bin weggelaufen. Aus Silverdale läuft man nicht weg. Sie haben dich rausgeschmissen. Rausgeschmissen, rausgeschmissen. Meiner Mom geht's schlecht. Dash hat sie gesagt. Ich will nicht mehr. Wenn ich ihr nur helfen könnte. Marken für Lebensmittel haben wir auch nicht mehr. Höchstens einen Tee kann ich ihr machen. Wie ich's Wasser aufsetz, klopft's an der Tür. Willst du mich nicht reinlassen? Wer ist denn da draußen? Besuch, Mom! Dash führte mich in die Wohnung. Er drückte meine Hand ganz fest und ging dabei rückwärts, damit er mich die ganze Zeit ansehen konnte. Auf einem zerschlissenen Sessel saß seine Mutter. Sie trug eine geflickte Jacke und einen Rock mit zerfetztem Saum. Ihre Füße steckten in kaputten Männerschuhen. Die Frau sah aus wie 70, obwohl sie höchstens 45 sein konnte. In der Luft lag der Geruch von Schimmel. Die Fensterscheiben waren zerbrochen. Die Möbel sahen aus, als kämen sie vom Sperrmüll. Mom, das ist Zoe aus Silverdale. Sie wird eine Weile hierbleiben. Hierbleiben? Eine Mädchen aus Silverdale? Bist du wahnsinnig? Willst du, dass sie uns verhaften oder was? Und du? Was hast denn du ausgefressen, dass du dich verstecken musst? Ich habe gar nichts getan. Ich will nur mit Dash zusammen sein. Es gibt nur einen Grund, warum wir aus Silverdale abhauen. Entweder man wird von der inneren Sicherheit gesucht oder man hat ziemlich scheiße gebaut. Sorry. Du kannst hier nicht bleiben, sonst haben wir die Bohnen auf dem Hals. Es geht nicht. Wir haben genug Probleme. Sieh zu, dass sie hier weg ist. Oh, wo soll ich sie denn hinbringen? Wo soll sie hier bleiben? soll ich sie auf die Straße setzen? Mann, die werden sie doch ausrauben. Mann, wir haben genug Probleme, Dash. Bitte, es ist doch nur eine Nacht. Nur eine Nacht, nur hier bei uns. Sie hat okay, Dash, aber nur für eine Nacht. Morgen ist sie hier weg. Okay. Mann, ey, Mädchen, du bringst uns echt in Schwierigkeiten. Hat dich unten jemanden reingehen sehen? Ich glaube nicht. Da waren nur Kinder. Nur Kinder? Ja. Du hast keine Ahnung. Die werden dich sofort verpfeifen für eine kleine Belohnung. Einen Sohn haben sie mir schon weggenommen. Und Dash, Dash ist alles, was ich noch habe. Und auf gar keinen Fall werde ich es zulassen, dass sie ihn mir auch noch wegnehmen. Oh, bitte, Mom, hör auf. Sie bleibt eine Nacht, morgen ist sie weg. Als ich mich waschen wollte, sagte Dash, dass es kein Wasser aus der Leitung gibt. Nur aus dem Eimer. Sie haben einen fürs Trinkwasser, einen für den Abwasch und einen fürs Klo. Das Wasser muss man aus einem Regenwassertank auf dem Dach holen. Hier hast du Tee. Brot gibt es nur altes, sorry. Danke, schon okay. Was hast du jetzt vor, Dash? Ich gehe gleich los in die Schule zu Mr. James. Wenn er wirklich bei Fair ist. Vielleicht weiß er eine Lösung. Ja, die soll er ja bitte ganz schnell finden. Zoe konnte also nicht bleiben. Dabei könnte es so schön sein. Wenn ich sie bloß ansehe, denke ich, ich sterbe vor Glück. Aber ich merke auch, dass sie den Dreck hier nicht kennt. Wisst ihr, was das größte Scheißgefühl ist? Angst? Nee. Hunger? Nee. Einsamkeit? Nee. Sondern wenn du dich für deine Mutter schämen musst und für dein Zuhause. Das ist das größte Scheißgefühl. Hier bitte. Die Geschenke sind für Sie. Ist das alles, was du mitgebracht hast? Ist das nicht genug? Wo sind deine Reserveklamotten, Schuhe, Wechselwäsche? Oder hast du gedacht, sowas kannst du hier kaufen? An sowas habe ich gar nicht gedacht. An was denn? Ich wollte ihnen eine Freude machen. Ist ja nett von dir, Zoe. Aber was soll ich denn damit, mit diesem ganzen Kram und alles? Kannst du dir mein Gesicht mit Lippenstift vorstellen? Hör mal, kann das sein, dass sie dich suchen? Mann, verdammte Scheiße, geh weg, weg vom Fenster, weg, weg! Mr. James, ich habe nicht viel Zeit. Dash, was ist denn los? Du siehst ganz aufgelöst aus. Sie sind doch bei Fair, oder? Bist du verrückt? Wie kommst du denn auf sowas? Wegen der Sachen, die sie uns in der Schule dauernd erzählen. Jetzt können sie was tun. Statt immer nur zu quatschen, bitte. Was ist denn passiert? Ich habe zu Hause ein Mädchen aus Silverdale versteckt. Zoe Askew. Was? Sie ist abgehauen und will bei mir bleiben. Wir lieben uns. Zoe Askew. Sie müssen uns helfen, bitte, Mr. James. Was sollen wir denn machen? Sie sind die letzte Chance. Okay. Bring sie her, wenn es dunkel ist. Aber nur für eine Nacht. Ich werde beobachtet. Auf dem Rückweg sehe ich einen Haufen Polizeiautos. Wie ich an einem vorbeigehe, drückt mir ein Bulle einen Zettel in die Hand. Ich gucke ihn an und mein Herz bleibt stehen. Ist ein Steckbrief mit einem Bild von Zoe drauf. Drunter steht, sie wäre entführt worden. Und dass man eine fette Belohnung kriegt, wenn man sie findet. Dash, endlich. Und? Kann uns Mr. James helfen? Das schon, aber... Aber was? Mann, die suchen dich schon. Was? In der ganzen Stadt verteilen sie Zettel mit deinem Bild drauf. Hier, guck. Ich hab's gewusst. Ich hab's euch gleich gesagt. Jetzt kommen sie und holen sie uns. Bitte, Mann. Den einen Tag müssen wir noch durchhalten. Und dann? Wenn's dunkel ist, bring ich Zoe in die Schule. Hier auf den Dachboden kommt praktisch nie jemand. Da sind Decken und eine Kanne Tee. Dankeschön. Aber morgen früh, Zoe, musst du verschwinden. Verstanden, Dash? Aha. Morgen muss sie weg. Ja, ist klar, Mr. James. Okay. Bei Sonnenaufgang gehst du 500 Meter die Straße runter. Da siehst du einen alten Bunker, in dem keiner mehr wohnt. Versteck dich dort. Und dann? Hey, ziehen wir zusammen weiter. Aber ich muss jetzt los, meine Mutter dreht durch vor Angst. Gut, dann bis morgen. Ja, bis morgen. Zoe, ich muss dir noch was sagen. Deine Grandma. Ja? Sie war es, die vor langer Zeit Fair gegründet hat. Grandma? Die Gründerin von Fair? Das hätte sie mir doch gesagt. Sie wollte dich schützen. Was? Deshalb hat sie nichts verraten. Die letzten Jahre hatte Tabbys Vater die Leitung übernommen. Aber jetzt, wo sie ihn enttarnt haben, soll deine Grandma vorübergehend die Organisation wieder führen. Sie ist einfach großartig. Ich fass es nicht. Grandma. Ja, gestern haben wir uns getroffen. Sie hat einen Plan, wie wir euch helfen können. Du wirst morgen Nacht mit Dash zu dem neuen Haus von Tabbys Vater aufbrechen. 70 Meilen östlich von hier. Nach ungefähr 5 Stunden Fußmarsch kommt ihr zu einer alten Mühle. Dann habt ihr das Gefährlichste hinter euch. 70 Meilen? Sie kommen doch immer mit dem Auto her. Könnten die uns nicht wenigstens bis zur Mühle... Ausgeschlossen. Es ist viel zu gefährlich. Ich stehe unter Beobachtung. Hier, in diesem Brief von deiner Grandma findest du die genaue Wegbeschreibung bis zur Mühle. Lern sie auswendig und vernichte sie dann. Am besten du schluckst sie runter. Jetzt muss ich aber los. Ich hoffe, du kannst nachher ein bisschen schlafen. Ich habe Angst, Mr. James. Ich auch. Aber ihr zwei, du und Dash, ihr werdet das schon schaffen. Ach ja, und sag ihm, ich komme mit seiner Mutter nach, sobald es geht. Zoe, mein starkes, mutiges Mädchen. Ich bin stolz auf dich, meine Kleine. Ich bin stolz auf dich, meine Mr. Kleine. James sagte mir, Mr. James sagte mir, dass du es bis zu Dash geschafft hast. Und den Rest des Weges geht ihr gemeinsam. Nach Einbruch der Dunkelheit könnt ihr los. Ihr verlasst die Stadt Richtung Osten. Etwa eine halbe Meile neben der Straße gibt es einen Trampelpfad, der parallel verläuft. Den könnt ihr nehmen, da sieht euch keiner. Nach 20 Meilen kommt ihr zu einer Mühle. Da könnt ihr euch tagsüber verstecken. Das Wasser im Brunnen kann man trinken. Brot habe ich für euch hinterlegen lassen in der Kiste neben dem Eingang. Unter der Matratze findet ihr eine Karte von der Gegend. Da ist eingezeichnet, wie es weitergeht. Wie gern wäre ich bei dir und würde dich beschützen. Aber ich werde hier in Silverdale gebraucht. Hab Zuversicht. Wir sind viele. Und täglich werden wir mehr. Sobald ihr in Sicherheit seid, werde ich deinen Eltern eine Nachricht zukommen lassen, dass es dir gut geht. Viel Glück, mein Liebes. Ach, Grandma. Alle Schüler, gehen zum Anschlag draußen. Ein bisschen schneller. Die Stimme, die mich weckte, kannte ich. Pullman von der inneren Sicherheit. Hatte uns jemand verraten? Besuch jeden Winkel von oben bis unten. Muss hier irgendwo sein. Sie würden mich finden. Ich hatte nur eine Chance. Ich musste mich unter die Schüler mischen. Vielleicht käme ich in dem Gewühl unbemerkt nach draußen. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel und stieg durch die Luke nach unten. Jetzt macht schon! Einer nach dem anderen! An mir vorbei! Irgendwie konnte ich mich in einen Pulk von Schülern zwängen. Manche guckten komisch, aber keiner sagte was. Zwischen den Köpfen vor mir sah ich Mr. James. Er war ganz schön nervös. Leutnant Pullman stand mit dem Rücken zur Wand. Gänsemarsch, habe ich gesagt. Seid ihr zu blöd dazu? Die Schüler dachten nicht daran, im Gänsemarsch die Schule zu verlassen. Völlig chaotisch drängten sie nach draußen. Aber jetzt fällt Pullmans Blick genau auf mich. Unsere Augen treffen sich. In mir krampft sich alles zusammen. Gleich wird er auf mich zeigen. Und dann? Doch er scheint mich nicht zu erkennen. Und plötzlich wird mir klar, er kann mich nicht erkennen. Er hatte mich zu Hause bei meinen Eltern gesehen, gewaschen und gekämmt. Und jetzt starre ich vor Dreck, sehe aus wie ein Chibi-Mädchen. So schaffe ich es, inmitten der Schüler an ihm vorbeizukommen. Halt! Aufhören! Ich bieg um die Ecke des Schulgebäudes, duck mich hinter eine niedrige Mauer und warte, bis mein Herz wieder ruhiger schlägt. Als ich von Weitem die Schule sah, wusste ich gleich, es ist was passiert. Ein Haufen Schüler stand davor, dazwischen gepanzerte Wagen von der inneren Sicherheit. Ich rannte zum Bunker, Zoe war schon da. Bist du ihm einfach entwischt? Zwischen allen anderen durch? Unglaublich, oder? Oh, krass! Und wenn du dem entkommen bist, dann können wir es schaffen, Zoe. Wir! Ja, das. Du und ich. Oh Mann, und deine Grandma. Ein Engel, ein Goldstück, ein Wundervogel ist die. Ich könnte sie, weiß nicht, in die Luft schmeißen, knutschen vor Glück. Aber ich habe solche Angst, dass ich sie nicht wiedersehe. Quatsch! Die ist doch wie du, die schafft's und besucht uns. Letzte Nacht auf dem Dachboden. Da habe ich über uns nachgedacht. Wenn wir erst bei Tabby und den anderen sind, dann leben wir wie die Leute früher. Mit einem Garten. Und mit Blumen, wo alles wächst, was wir brauchen. Und mit Ziegen und Schafen. Und einem Hund. Und einer Katze. Wir waren uns ganz nah und warteten, bis die Nacht kam. Dann gingen wir los, ohne Pause, immer weiter. Als es hell wurde, standen wir auf einem Berg. Wahnsinn! Von hier oben kannst du die ganze Welt sehen. Zoe, guck mal. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und weißt du, was das Beste ist? Hä? Man sieht nicht, wo Rawhampton aufhört und wo Silverdale anfängt. Es ist alles eins. Als wäre keine Grenze da. Und da, Dash. Ist das die Mühle? Das muss sie sein. Komm, ich habe Hunger. Das Einzige, was ich seit gestern gegessen habe, ist der Brief von Grandma. Dann mach ich dir jetzt mit dem Brot und dem Wasser in der Mühle das leckerste Frühstück, was du je gegessen hast. Wir haben es geschafft. Dash, wir haben es echt geschafft. Ja, Mann. Gib mir deine Hand. Dash und Zoe von Robert Swindles aus dem Englischen von Hans Schumacher. Hörspielbearbeitung Heidi Knetsch und Stefan Riechwien. Zoe Lilly Fichtner. Dash Hassan Akush. Tabby Isabel Bongard. Zoes Großmutter Luise Luno. Vater Wolf von Lindenau. Mutter Birgitta Asheuer. Dashs Mutter Miriam Mutawakil. Pohlmann Christian Redl. Mr. James Oliver Stokowski. In weiteren Rollen Tino Leo, Isaac Dentler, Heidi Ex, Oliver Kraushaar, Barbara Rohr sowie Arno und Emma Feltrini. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Roland Grosch und Ursula Potyra. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Musik Henrik Albrecht, Regie Robert Schön. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2013. Redaktion und Dramaturgie Gudrun Hartmann.